Hadith Nummer 34. Abdullah ibn Amr berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer immer die folgenden vier Eigenschaften besitzt, ist ein reiner Heuchler. Und wer nur eine der vier Eigenschaften hat, besitzt so lange eine heuchlerische Eigenschaft, bis er diese aufgibt. Wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er eine vertragliche Abmachung schließt, erfüllt er sie nicht. Und wenn er mit jemandem streitet, benimmt er sich unverschämt.